from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Okay. So. Los! Ja, ich mache ja schon. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 82 und gleichzeitig die letzte Folge im Jahr 2016. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos auf basket.de und auf Facebook. Ja. Der doppelte Nowitzki, kann man ja quasi sagen, für die Folge. 82, 41, 41. Über den werden wir heute nicht wirklich viel sprechen. Die Mavs haben wir ein bisschen im Gepäck. Wir gehen aber ins Lazarett zunächst, um euch eine Übersicht zu geben, was euch heute so erwartet. Die uns regelmäßig hören, kennen das schon. Danke für die Abstimmung. Mea culpa. Ich habe ein bisschen entgegen meiner Marketing-Pseudokompetenz einen schlechten Facebook-Post rausgehauen. Da sind nicht viele Leute drauf eingesprungen. Dementsprechend war das Feedback etwas mau. Aber unsere Twitter-Follower, um das mal ein bisschen zu pitchen auch, sind uns toll geblieben. Da gab es eine kleine Umfrage. Und es ist letztlich ein Team aus Oregon gewesen. Für die die Landkarte gerade nicht im Kopf haben, könnt ihr das gerne nachgucken. Das kommt dann im letzten Drittel, in der zweiten Hälfte des Pods. Aber wie gesagt, zunächst geht es so ein bisschen rund um die Liga. Die Christmas Games besprechen wir und insbesondere natürlich eins. Und du hast eine ziemlich coole Sache vorbereitet. Ich glaube, ich verrate nur, es könnte um Herr der Ringe und Grima Schlangenzungen gehen. Ja. Was das mit der NBA zu tun hat, erfahrt ihr dann im Laufe des Podcasts. Genau. Du hast es gesagt, bevor wir zu dem Oregon-Team kommen, dem wir uns diese Woche näher widmen werden, wollen wir erstmal gucken, wer diese Woche nicht auf dem Parkett stehen konnte. Denn auch wieder in dieser Woche mussten einige Namen im Anzug neben der Bank Platz nehmen. Ja, nicht nur diese Woche oder heute, sondern eben auch für die nächste Zeit sind einige Spieler jetzt verletzungsbedingt ausgefallen und das davon auch durchaus Spieler, die entweder namhaft oder ziemlich wichtig für ihr Team waren. Und da möchte ich ganz gerne drei hervorheben. Über ein paar andere können wir nachher am Rande noch sprechen. Aber bei den dreien kannst du mir vielleicht eine kleine individuelle Analyse geben, aber zunächst sagen, wer denn schwerwiegender ist, was den Ausfall betrifft. Wir haben zum einen Blake Griffin, arthroskopischer Eingriff am Knie, fällt bis Mitte Januar aus, also bestimmt noch, sag ich mal, 3 Wochen, bis er wirklich wieder mit eingreifen kann. Clint Capella, der Western-Vorname, hat ein gebrochenes Bein, ist bis Ende Januar raus und J.R. Smith hat einen komplizierten Daumenbruch und fällt tatsächlich bis Ende März aus. Also jetzt was liegt am schwersten? Ja, für die Regular Season glaube ich, dass Clint Capella vielleicht am schwerwiegendsten sein könnte, da er mit der einzige im Team der Houston Rockets ist, der Defense spielt und sie auch sonst jetzt mit dem Backup Nene dann nicht wirklich adäquaten Ersatz haben an dieser Stelle. Blake Griffin, vom Namen her mit Sicherheit derjenige, der die größte Aufmerksamkeit da durch seine Verletzungen und OP bekommen hat. Allerdings haben die Clippers ja schon im letzten Jahr unter Beweis gestellt, dass sie auch ohne ihn ganz gut zur Rande gekommen sind. Teilweise sogar besser als mit ihm. Also besseres Ballmovement, noch mehr Ball in den Händen von Chris Paul, DeAndre Jordan in der Defense dann noch größere Verantwortung übernommen. Also es könnte sogar sein, dass die Clippers da mit ziemlich weißer Weste einigermaßen rauskommen. Bei J.R. Smith für die Regular Season würde ich auch sagen, dass das nicht so ein Riesenproblem darstellt. Allerdings ist J.R. Smith von den dreien vielleicht der wichtigste, wenn es dann in die Playoffs gehen könnte, weil wenn wir mal zurückdenken an den letzten Juni, dann war J.R. Smith doch ein ganz entscheidender Faktor für den Championship Run der Cleveland Cavaliers. Nicht nur durch das Shooting, was man ja sowieso weiß, aber auch durch seine Defense und jetzt mit seiner Verletzung am Daumen ist es, glaube ich, den er sich gebrochen hat. Das ist natürlich für einen Shooter schon kacke und ich weiß nicht, wie schnell das geht, dass er da wieder in seinen Rhythmus kommt, weil er natürlich auch so ein streaky Shooter ist, der viel mit Automatismus macht. Also würde ich sagen, Regular Season, Clint Capella eventuell durch die fehlende Defense, Blake Griffin, Fragezeichen, weil die Clippers auch ohne ihn ganz gut aussehen, und für die Playoffs eindeutig J.R. Smith. Ja, wir haben uns etwas länger nicht gesprochen, deshalb muss ich mich sehr zügeln, dass jetzt hier nicht ein Wasserfall aus mir rausgesprudelt kommt, der dann irgendwie unverständlich ist und alle sich fragen, was ist mit dem Phil los? Hat er irgendwie einen epileptischen Anfall bekommen oder so? Nein, ich würde auch noch gern ein paar Nuggets raushauen zu den jeweiligen Spielern. Achtung, Carlo, du hast die Clippers erwähnt, aber vielleicht kommen wir erst zu einem Feature, was wir letzte Saison häufiger gemacht haben, die Klippe. Denn da ist Nene eigentlich drauf, wenn er nicht gerade schon im freien Fall sich am seidenen Faden. Weil einige von euch erinnern sich vielleicht, wir haben so ein kleines Feature gemacht, die Klippe. Ich denke, wir sollten mal überlegen, vielleicht nächste Woche ein kleines Revival zu machen und ein paar Spieler rauszunehmen. Das wäre sicherlich ganz witzig. Soll zeigen, ob ein Spieler ein bisschen den auf dem absteigenden Ast ist. Bei Nene ist das sicherlich schon vor ein paar Jahren der Fall gewesen. Aber es ist durchaus interessant, mal zu blicken, welche Spieler so eher nach unten gehen oder vielleicht recht steil dann bergab abfallen werden in ihrer Leistung. Du hast es erwähnt, sicherlich kein guter Ersatz für Capella, der doch mit seiner Athletik und seinem Pick and Roll, gerade offensiv, seiner Athletik oder Agilität, nenne ich es jetzt mal, sicherlich sehr viel an den Tisch bringen konnte. Montrezl Harrell, und damit sind wir auch offiziell der erste Podcast, der Montrezl Harrell nennt. Der Sophomore, letztes Jahr in der ersten Runde, glaube ich, gepickt, ist durchaus ein Spieler, der ganz interessant ist. Sneaky, athletisch, hat denselben Hairstyle wie Nene, so ein Mischmopp. Ist sicherlich ein Spieler, der ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird. Sie werden ein bisschen variieren mit den Lineups, kleiner spielen, dass vielleicht auch mal Sam Decker auf der 4 spielen wird oder KJ McDaniels. Das wird also interessant zu sehen sein, was da gemacht wird. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich sportlich gesehen die größte Herausforderung. Die Clippers ist, glaube ich, ein Punkt, über den man ein bisschen länger sprechen kann. Letztes Jahr haben sie das, wie du schon erwähnt hast, sehr, sehr gut kompensiert sportlich. Ich würde aber trotzdem sagen, so ein Spieler wie Blake Griffin gibt dir doch das gewisse Etwas, insbesondere natürlich in der Postseason, dass du mehr Creation hast. Es gibt eine Möglichkeit, einen Big Man Pick and Roll zu laufen. Sicherlich einer der besten 5-6 Passing Big Men in der NBA. Das ist natürlich sehr schwer zu kompensieren. Dennoch macht es das Spiel ein bisschen einfacher für die Clippers. Einige Spieler können jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen. Chris Paul hat letztes Jahr gezeigt, dass er definitiv Key Cog sein kann bei einem Championship Contender, der die ganze gesamte Usage Rate aufsaugt und trotzdem effizient bleibt. Also du hast recht, ich glaube, da gibt's nicht so viel Bedenken, aber sie werden ihn brauchen, um wirklich tief in die Playoffs vordringen zu können. Ja, das auf jeden Fall. Und der letzte Spieler, J.R. Smith, ich glaube schon, dass das sportlich gesehen enorm viel ausmacht, weil sie einfach nicht offensiv wie auch defensiv dasselbe Paket haben an Ersatzspielern. Während Shumpert natürlich keine schlechte Saison hat, ist sein Wurf bei Weitem nicht so butterweich wie J.R.'s, und ich glaube auch nicht, dass er dessen Spielweise wirklich ersetzen kann. Und DeAndre Liggins, der jetzt startet, ist sicherlich auch nicht wirklich mehr als ein Feuerwehrmann. Kleine Randanekdote da, der war 2 Jahre aus der Liga, nicht weil er irgendwie rausgewaschen worden ist, sondern weil er rausgeworfen worden ist von dem Team, was ihn gedraftet hat, die Thunder, nachdem rausgekommen ist, dass er seine Freundin angegangen hat, und das auf ziemlich üble Art und Weise. Was das so ein bisschen verrückt macht, ist noch, dass er mit einer Xbox auf die Freundin geworfen hat. Das ist vielleicht ein kleines Nugget da. Fördert jetzt nicht unbedingt meine Sympathie für die Cleveland Cavaliers. Caps. Aber yes. Ja, selbstverständlich. Also Iman Shumpert und auch der Xbox-Werfer können natürlich nicht J.R. Smith 1-1 ersetzen. Ich meinte damit nur, dass in der Regular Season die Cavs trotzdem stark genug aufgestellt sind. Selbst wenn Toronto sie überholen sollte und sie Zweiter im Osten wären, dann wäre das, glaube ich, kein Beinbruch, und wir würden immer noch alle davon ausgehen, dass sie trotzdem bis ins Finale vorrücken werden. Aber in den Playoffs ist, glaube ich, J.R. Smith dann von keinem der gerade genannten irgendwie zu ersetzen. Blake Griffin auch nicht und Capella auch nicht, aber gehen wir jetzt mal von den nächsten Wochen aus. Da glaube ich, dass J.R. Smith nicht so schwer wiegt, wie es Capella tut, weil ich glaube, die Cavs sind sowieso gesetzt am oberen Ende der Osttabelle, genauso wie die Clippers und bei den Houston Rockets. Ich meine, die spielen sehr spektakulären Basketball, Highscoring, da haben wir schon alles drüber gesprochen, aber wenn jetzt so der einzige defensive Anker fehlt, dann kann das gerne auch mal zu ein paar Niederlagen führen. Und so sicher drin bei den guten Plätzen sind sie ja jetzt noch nicht. Ja, definitiv, insbesondere weil natürlich da die Raptors ein bisschen lurken, was den ersten Platz im Osten betrifft. Das wird abzusehen sein, aber ich glaube, dass der Panic-Button da gut versiegelt bei Dan Gilbert im Schrank liegt. Vielleicht noch eine kurze Sache dazu, was mir gerade einfällt, wenn J.R. Smith halt weiterhin ausfällt und auch über längere Zeit, kann das ja gut und gern auch zu Lasten der Minuten von Kyrie Irving und LeBron gehen. Da sie beide dann länger auf dem Feld stehen müssen und ich meine 2-3 Minuten mehr pro Spiel im Zweifel können schon mitunter dazu führen, dass man gegen Ende der Saison, wenn es in die Playoffs geht, ein bisschen ausgepowerter ist. Das wollen wir nicht hoffen, weil wir wollen natürlich, ob man jetzt die Teams mag oder nicht, alle, dass in den Playoffs der beste Basketball mit allen fitten Jungs gespielt wird, aber das wäre natürlich so ein Ding, wo sich die Cavaliers drüber Gedanken machen müssen. LeBron spielt ohnehin viel zu viel. Mhm. 37 Minuten ja. Im Schnitt. Ich meine, es ist klar, dass er absoluter Cyborg ist und noch nie eine große Verletzung hatte. Woran das jetzt liegen mag, das sei jetzt mal dahingestellt, das ist für einen anderen Podcast, aber Fakt ist einfach, dass er jetzt schon mehr Minuten hat in seiner Karriere als was habe ich gelesen? Larry Bird und Konsorten, Magic Johnson, alles Mögliche, wenn du dann eben noch diese gesamten tiefen Playoff-Runs, siebte Finals straight, hust, noch mit reinnimmst, dann ist das wirklich abnormal, was er da in Minuten abgerissen hat und das ist nicht unbedingt clever. Und sein ja. Ja, lass uns doch, bevor wir zu den anderen gerade angesprochenen Themen kommen, vielleicht nochmal kurz über zwei Dinge reden. Einmal die neue CBA-Vereinbarung, die getroffen worden ist. Da wollten wir ein paar Sätze drüber verlieren und über einen kleinen Zwist, den es in den letzten Tagen gab auf dem Spielfeld zwischen zwei texanischen Teams. Ich hab noch eine Sache. Ach so. Wir müssen im Prinzip drei Spielern au revoir sagen. Ich glaube nämlich, dass die Verletzungen, die sie bekommen haben, bedeutet, dass sie nicht mehr wirklich NBA-Spieler sein werden. Vielleicht machen wir es so, ich nenne die Namen und du sagst au revoir. Mhm. Okay. Festus Ezeli. Au revoir. Josh McRoberts. Au revoir. Birdman Anderson. Oh, au revoir. Oder Chinesisch lernen. Ist auch immer eine Alternative. Also die Shanghai Sharks sind natürlich immer eine Option, genauso wie Tevez aus dem Fußball jetzt hierher gekommen ist. Die Shanghai Sharks, sehr, sehr attraktives Team. Ja. Wie viele Zuschauer haben die so im Schnitt? Du warst doch mal da, ne? Mindestens 800, vielleicht 1200. Nicht schlecht. Ich mehr als nicht, bei den Miami Heat in den Playoffs im vierten Viertel. Ja, also wir sind in 30 Sekunden, haben wir ungefähr 30 Jahre NBA fertig gemacht, aber gut. Josh McRoberts, Stressfraktur im Fuß, enorm viele Injuries die letzten drei Jahre, Birdman ACL und war letztes Jahr eigentlich nur noch ein tätowierter Körper. Und Festus Ezeli sprechen wir, denke ich, nachher nochmal kurz. Ja, auch erneute OP, oder? Ich glaube, er musste jetzt ja nochmal, ja genau. Ja, genau das. Gut, dann lass uns noch ein bisschen über Verträge und Zahlen und Salary Cap sprechen. Weil das so attraktiv ist, weil wie das die so Leute attraktiv haben. Ist, ja. Aber wir können es attraktiv machen, kleiner Teaser. Das neue Collective Bargaining Agreement, der CBA, wurde unterschrieben zwischen der Spielergewerkschaft oder ist unterschriftsreif zwischen Spielergewerkschaft und NBA. Für diejenigen unter euch, die fragen, CB was? Ganz kurzer Hintergrund, die Gewerkschaft ist recht stark, wahrscheinlich die einzige starke Gewerkschaft in Amerika von den Spielern innerhalb der NBA, die festlegen können, wie viel Prozent des Umsatzes die Spieler an Gehältern bekommen. Das ist ein hunderte Seite langes Dokument, was Anwälte lieben, weil sie damit viel Geld machen können und natürlich wird das auch von Spieleragenten geliebt. To make a long story short, damit es nicht eben wieder zu so einem sogenannten Lockout kommt, wo die Spieler ausgeschlossen werden und man nicht übereinstimmt, haben sie sich eben geeinigt, die beiden Parteien, Und jetzt lesen alle möglichen NBA-Nerds in dem Dokument rum und gucken, was das für uns bedeutet und für die Spieler in den nächsten Jahren. Ja, ein Take, den wir vielleicht da rausziehen können, ist, dass die NBA schon in den letzten Jahren und jetzt mit diesem CBA natürlich noch ein bisschen mehr versucht, kleinere Teams zu schützen, indem sie es diesen Teams einfacher macht, die gedrafteten Spieler zu halten. Warum ist das so? Weil sie nicht, die NBA nicht möchte, dass, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es der NBA gut tut, wenn Teams in großen Märkten, die großes Fanpotenzial haben und TV-Präsenz haben, großes Marketingpotenzial haben, wenn die gut sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich der NBA daran auch gelegen, das Spiel so kompetitiv wie möglich zu halten und vielleicht nicht nur ein, zwei Superteams durch die Liga geistern zu haben, beziehungsweise so ein bisschen die Spieler oder so ein bisschen Rahmenbedingungen zu legen, dass die Spieler nicht alles selber entscheiden können, wo sie gerade hingehen und was nicht, sondern es ihnen schmackhafter zu machen, bei ihren Teams zu bleiben. Diese neue CBA sagt deswegen, dass die Teams, die einen Spieler gedraftet haben, ihn A, mit längeren Verträgen und deutlich höher dotierteren Verträgen ausstatten können, als sie das bisher haben. Und das bringt sowohl Positives als auch vielleicht in der Zukunft Negatives mit sich. Ja, das noch als Ergänzung dazu, die Jungs und Mädels unter euch, die NFL, die National Football League verfolgen, da gibt's so eine sehr interessante Regel, die nennt sich Franchise Tag. Und das ist im Prinzip so ein bisschen, das wäre jetzt mein Take, wo die NBA darauf hingeht. Diese sogenannte Franchise Tag ist nämlich ein designierter Sofortvertrag im Prinzip, mit dem Franchises ihre Starspieler behalten können für ein Jahr und es für eine festgelegte Summe diese Spieler unter Vertrag nehmen. Das soll eben verhindern, dass diese Spieler den Verein wechseln, dass wenn man sich vorher nicht wirklich geeinigt hat auf einen Vertrag oder eine Vertragshöhe, dann kann man eben das kompensieren mit diesem Franchise-Tag und das hilft kleineren Teams eben gute bis besonders gute Spieler zu behalten. Wieso ich den Vergleich jetzt ziehe, ist, du hast es erwähnt, ich denke, dass mit dieser Regelung, gerade dass man jetzt ein sogenanntes Supermax geben kann, wenn also der Spieler dort schon länger gespielt hat, wenn man, wenn dieser Spieler sich qualifiziert hat für eines der All-NBA-Teams oder ähnliche Qualifikationen, dann kann man ihm eben jetzt noch mehr vom Kuchen anbieten. Man kann ihm ein Supermax anbieten, was auch dementsprechend ein Jahr länger sein wird. Es gibt also 6-Jahres-Verträge mittlerweile. Das wird dazu kommen, dass halt 200-Millionen-Verträge recht bald die Realität sein werden. Und gerade Spieler wie Boogie Cousins oder dann eben Steph Curry wahrscheinlich niemals auch nur überlegen werden, als Free Agent das Team zu wechseln. Ja, ich hatte es jetzt, um noch ein plastischeres Beispiel zu geben oder praxisnahes Beispiel zu geben, ich hatte es jetzt natürlich im Fall von Kristaps Porzingis dann mal gelesen, er könnte, wenn er mit dem Rookie-Vertrag bei den Knicks fertig ist, unter der Annahme, dass er bis dahin einmal All-Star geworden ist, vielleicht sogar eins der drei All-NBA-Teams geschafft hat und so weiter, einen Vertrag für 195 Millionen Dollar unterschreiben, was ungefähr 30 bis 40 Millionen aufgrund der längeren Laufzeit und aufgrund des höheren Pay-Faktors eben 30 bis 40 Millionen insgesamt mehr wären, als ihm ein anderes Team, als die New York Knicks zahlen würden. Und dann kommst du natürlich schon schwer ins Grübeln, gerade in einem schnelllebigen Geschäft wie der NBA, ob du wirklich auf 30 bis 40 Millionen verzichten möchtest. Wir haben es in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, dass Spieler auf Geld verzichten. Aber ich glaube, das waren andere Summen, als die da in Zukunft im Raum stehen werden. Drei Nuggets noch von mir, was Punkte betrifft im neuen CBA, die doch einiges an Wirbel langfristig machen werden. Das erste, die Maximum Roster Size, das heißt, die maximale Kadergröße wird angehoben von 15 auf 17 unter der Bedingung, dass diese beiden Spieler Doppelverträge haben für sowohl die D-League als auch für die NBA. Das wird natürlich die D-League aufwerten als sogenannte Farm League, wie es auch in anderen amerikanischen Sportarten der Fall ist, dass also Teams talentierte Player draften in der zweiten Runde und sie vielleicht jetzt nicht overseas stashen, sondern eher in ihr eigenes D-League-Team verschiffen, wo sie dann wachsen können. Ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Schritt, preisgünstige Talente eben langfristig an das Team zu binden. Das ist auch gemacht worden. Sorry, bitte. Ja, nur noch vielleicht ein Satz dazu. Wir erleben es ja auch immer mal wieder, dass bei der Trade-Deadline oder bei der Free Agent Deadline überhaupt, dass auch Veteranen tatsächlich dann nicht mehr berücksichtigt werden, die schon ein paar Jahre in der NBA gespielt haben, und für die ist es dann vielleicht doch nochmal attraktiver, dann so einen Doppelvertrag abzuschließen, weil das Team muss die nicht unbedingt vor die Tür setzen, weil sie ja in die D-League geben können, und so hast du zumindest auch als Veteran noch so ein bisschen die Sicherheit, vielleicht die ein oder andere NBA-Minute abzugreifen, die du sonst nicht bekommen hättest. Bisschen schwieriger wird's für die Teams nämlich dann, wenn man sich die sogenannten weiß ich nicht, Diamantenverträge anschaut, nämlich Rookie Deals und Minimums. Die waren vorher schon festgelegt und sind jetzt an einen bestimmten Prozentsatz des Salary Caps gebunden. Das heißt, die werden teurer, werden nicht mehr ganz so golden sein, gerade für diese Super Teams, die dann ihren Kader auffüllen müssen mit günstigen Optionen. Das wird sicherlich ein bisschen schwieriger werden, weshalb Teams dann als kleiner Ansatz von Seiten der Owner ein bisschen vorsichtiger sein müssen, so Riesensummen umzuwerfen. Ja, vielleicht ein Take noch von mir. Gerade in unserem Vorgespräch hatte ich das einmal erwähnt. Ich habe dazu, als der Vertrag so durch die Medien gegangen ist, einen Zach Lowe Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem er sich da unterhalten hat. Vielleicht Kevin Arnowitz oder so. Brian Windhorst. Er war's. Und da haben die beide gesagt, das birgt natürlich auch ein bisschen Gefahren. Zum Beispiel, dass man dadurch nicht unbedingt die Tanking-Problematik in den Griff gekriegt hat. Es ist natürlich jetzt so, wenn du sag ich mal, das Incentive, schlecht zu sein, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen größer geworden, da der Spieler, den du potenziell dann hoch draften kannst, natürlich automatisch auch noch länger bei dir bleibt. Insofern du dann als Franchise eine größere Sicherheit noch hast und vielleicht dann auch gerne mal noch eine oder zwei weitere schlechte Saisons in Kauf nimmst, weil du eben dann einen Spieler hast, den du über lange Jahre mit Geld an dich binden kannst, der gar nicht erst in die Versuchung kommt, das Team zu wechseln. Ja. Vielleicht gibt's also mehr Nowitzkis und Kobe Bryants, die bei ihrem Team bleiben. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn sie dann auch das spielerische Potenzial wenn sie das auch mitbringen, ja, absolut. Das stimmt. Okay, ja, das, was die Zahlen betrifft, ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht, dass wir einen kleinen Überblick gegeben haben, was da so vor sich ging. Das beste Takeaway oder das wichtigste Takeaway ist natürlich, dass es nächste Saison zeitig NBA-Basketball geben wird und kein Lockout. Yes. Bevor wir zu deiner geilen Liste kommen, kurze Frage, und das kannst du wirklich aus der Hüfte beantworten. Nerlens Noel ist im Casino, das die 76ers sind, wohl the odd man out und wird über kurz oder lang verschifft werden müssen. Was meinst du, wo es hingeht, und meinst du, dass sie wirklich was zurückbekommen? Weil die Trade Value muss doch jetzt mega niedrig sein, wo es im Prinzip jeder weiß, oder? Ja, glaube ich schon. Also die Trade Value ist, glaube ich, kann schon sein, dass die jetzt auf einem Tiefpunkt ist. Ich glaube aber auch, dass sie sich früher oder später jetzt von ihm trennen werden. Ich als Fantasy Manager, der ihn in meinem Team gestasht hat, hoffe natürlich darauf, dass er ein paar mehr Minuten kriegt. Aber ja, welches Team könnte das sein? Vielleicht ist es sogar ein Team, was wir gleich noch besprechen werden. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Team, dem ein Big Man fehlt, die normalerweise immer, wenn es um Trade geht, ersten Kandidaten, die Assets haben, wie zum Beispiel die Boston Celtics. Die haben ja nun gerade mit Al Horford einen Big Man geholt. Vielleicht aber, wenn man nicht zu viel abgeben muss, könnte man Al Horford auf die 4 setzen, Noel auf die 5. Ich glaube schon, dass es einige Teams gibt, die Interesse haben werden, aber selbstverständlich wissen die um die Situation der Philadelphia 76ers. Und ich glaube, da wird man jetzt nicht das Überpaket für Noel kriegen, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass er hoch gedraftet worden ist. Ja, ich glaube, du hast es erwähnt, die Portland Trailblazers werden sicherlich eine interessante Option. Jetzt hast du den Namen doch verraten. Ja, gut, wir haben es ja vorhin schon mit Ezeli genannt und Oregon. Ich glaube, wir wissen, dass unsere Hörer die geilsten der Welt sind und zugleich auch die schlausten. Insofern kann ich das ruhig verraten. Ich glaube, das wäre durchaus eine Option. Sonst gibt's gar nicht mal so viele Teams, die in einer Liga, die von großen, talentierten Spielern dominiert wird, einen Rim Protector brauchen. Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt. Die Frage ist, ob sie sich damit Zeit lassen bis zur Trade-Deadline, denn je näher die Trade-Deadline rückt, desto weniger werden sie zurückkriegen, denke ich, weil dann natürlich die Zeit drängt. Oder sie vertrauen darauf, dass ein Team super desperate sein wird und am Ende nochmal ein Angebot raushaut. Oder ob das vielleicht jetzt schon in den nächsten ein, zwei Wochen der Fall sein wird. Bin ich mal gespannt. Aber sagen wir mal so, vielleicht noch ein Satz dazu. Wir sind aber beide der Meinung, dass er gehen würde und nicht Okafor. Ja, ich glaube, Brad Brown hat sogar gesagt, dass er außerhalb der Rotation ist und dass er jetzt Richard Holmes was mehr ein Schlag ins Gesicht. Insofern ist das eigentlich recht klar. Einige Leute unken natürlich, dass es viel eher Okafor sein sollte, den man abgibt, weil er mehr Trade Value hat, weil er jetzt noch im Rookie Contract ist, weil er sich schlechter ergänzt mit der Spielweise von Embiid. Ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, so wie das, dadurch, dass das Verhältnis irreparabel ist zwischen der Franchise und muss es wohl so kommen. Denke ich auch. Sie wollen den nicht weiter unter Vertrag nehmen. Das ist das Manko in Philadelphia, dass die Leute kein Geld ausgeben wollen. Und sie müssen ihm irgendwas anbieten und wollen ihn nicht umsonst verlieren. Darum geht's. Lass uns kurz über das von mir angesprochene hitzige texanische Duell sprechen. Die Houston Rockets und die Dallas Mavericks haben, ich glaube, so richtig das erste Mal in der Saison Beef auf dem Spielfeld gehabt. Und zwar direkt mit mehreren Personen. Es waren sofort, kann ich seinen Namen gerade nicht aussprechen. Salah Mejri, genau. Es war sogar Rick Carlisle involviert. Es war Patrick Beverly dabei, James Harden, Ryan Anderson, Dirk Nowitzki. Alle haben sich irgendwie an die Köppe gekriegt. Also so ein richtig schönes Derby. Takeaway erstmal dazu, für wen zum Geier hält sich Salah Mejri und was muss passieren, dass Rick Carlisle überhaupt mal aus der Haut fährt? Ja, cool, dass du das erwähnst. Ich, kleiner Disclaimer vorher und damit endet dann auch schon meine Objektivität. Ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet als Dallas-Fan, weil ich auch die Franchise aus Houston nicht unbedingt so geil finde. Ich glaube schon, dass das über eine absolute Überreaktion war von Mejri. Ich habe ihn ja ein bisschen angucken können und ich glaube, dass er ungefähr auf einem IQ-Level-Niveau mit JaVale McGee ist. Das wäre so das Best-Case-Szenario für ihn. Deshalb, klar, er ist ein Hitzkopf. Aber generell muss ich sagen, fand ich das ein bisschen so eine Situation wie, du spielst ein cocky Team, was sich unheimlich geil findet und was dann jede Menge Trash redet die ganze Zeit und dann vielleicht auch so ein Spieler wie Salah Mejri nicht unbedingt ernst nimmt. Und ich glaube, dass es dann eine Teamreaktion ist. Man hat das gesehen mit Andrew Bogart, der James Harden ein paar Worte genannt hat und gegeben hat und ihm dann einen kleinen Screen ins Gesicht gegeben hat. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mal schlimm. Ich finde das sogar aus meiner Fansicht jetzt sogar ganz gut. Es war wahrscheinlich ein bisschen over the top und dann hier vor der Kabine warten und sowas. Okay, Jungs, kommt runter. Ihr werdet euch im Zweifel nicht prügeln, weil ihr dann Millionen Dollar Geld verliert. Insofern macht jetzt nicht einen auf dicke Hose. Aber trotzdem, ich fand das ganz richtig. Und ich glaube, das hat eben Rick Carlisle dann auch gesehen. Rick Carlisle ist wirklich richtig, richtig alte Schule. Insofern kann es schon passieren, dass er da ab und zu mal die F-Bomb rausholt und insbesondere dann auch Spielern des gegnerischen Teams wissen lässt, ja, hör mal, fick dich, Junge. Ja. Und das hat er dann eben mit Trevor Ariza gemacht und ich glaube, das ist absolut okay. Wenn ich mir dann irgendwie die Pressekonferenz anhöre und sehe, wie Patrick Beverly of all fucking people dann irgendwie ihm hinterherruft, way to go, Coach, und have a great season, und way to be a legend oder sowas, dann sollte man vielleicht mal fucking Patrick Beverly hinweisen, dass er derjenige war, der Russell Westbrook das Knie zerstört hat, wissentlich, und dann kann er mal gerne seine Fresse halten, wenn es darum geht, wie man das Spiel richtig. Ja, also endlich mal ein bisschen Feuer drin. Nein, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich habe übrigens gestern beim Spiel Knicks gegen Atlanta Hawks das erste Mal Jeff Hornacek, ich meine, Lippenlesen ist bei Mother Beep nicht unbedingt schwer, das in Richtung Schiedsrichter brüllen hören, hat er sich auch direkt einen Tag für abgeholt. Ist normalerweise, da Jeff Hornacek eher so der Typ Schadensregulierung A bis F Versicherungsvertreter ist, auch ein bisschen unüblich, dass sowas von ihm kommt. Aber wie auch immer, was mich gewundert hat, ist, dass jemand, der, glaube ich, wie Trevor Ariza, da muss, glaube ich, schon einiges gesagt worden sein, dass er so aus der Haut fährt tatsächlich, und irgendwo ist halt mal ein Limit erreicht bei den Sachen, die man sich gegenseitig an den Kopf wirft, aber ich finde das für die Dallas Mavericks auch gar nicht so schlimm, weil ich finde, gerade ein Team, was so ein bisschen struggelt, was noch nicht richtig in die Saison gefunden hat, keinen so, sag ich mal, fantastischen Ausblick hat, dass die so ein bisschen Herz zeigen und sagen, hey, wir sind hier nicht der Fußabtreter, ihr könnt nicht alles mit uns machen, und wenn das auch dazu führt, dass wir euch im, dass Andrew Bogut, James Harden im Gang mal eins auf die Fresse androht, dann finde ich das überhaupt nicht verkehrt. Da zeigt das Team auf jeden Fall, dass sie noch leben. Bei den Houston Rockets muss ich sagen, das wäre potenziell auch so ein Team gewesen, wo ich damals früher früher, also entweder auf dem Freiplatz bei solchen Spielern oder beim Handball, mir auch gerne mal eine 2-Minuten-Strafe abgeholt hätte, weil wir alle wissen um die Arroganz von den Jungs, die da rumlaufen, und finde ich ganz okay, dass die mal in die Schranken gewiesen werden. Mag auch ein Sympathiefaktor bei mir sein, eher für Dallas, aber ich finde es besser, als wenn man so tut, als wäre NBA-Basketball nur noch Business und überhaupt gar nicht mehr emotional. Absolut. Und ich meine, da muss man auch einfach mal sagen, das muss sich auch James Harden einfach mal gefallen lassen. Wir sind jetzt nicht in der Liga, wo Superstars so sehr beschützt werden müssen, dass wenn es mal ein hartes Foul gibt oder so, dann Spieler direkt irgendwie ejected werden und 5 Spiele gesperrt werden oder sowas. Gut, wenn du halt zum Korb ziehst und halt einer der besten Spieler der Liga bist, dann musst du halt auch mal gucken, dass du irgendwie zufällig irgendwie mal bisschen härter gefoult wirst, wenn das dann einen Flagrant Foul gibt, dann ist das okay, und dann nimmt das halt ein Andrew Bogut einfach hin und sagt, okay, Message sent und gut ist. Insofern habe ich damit wirklich kein großes Problem, und da muss dann meiner Ansicht nach auch eher Houston ein bisschen professioneller sein. Wenn sie wirklich ein Top-Team sein wollen in der Liga, müssen sie das A erstmal in den Playoffs zeigen. Das Houston und Playoff-Erfolg ist also in den letzten 20 Jahren nicht unbedingt miteinander vereinbar gewesen. Insofern war mal Houston sehen. Nicht sogar das Team, was über Twitter letztes Jahr oder vor 2 Jahren eine Pistole und den Mavericks Pferdekopf getwittert hat? Ja, der Emoji War. Ja. Aber übrigens auch das erste Mal seit Dirk Nowitzki bei den Mavs spielt, dass sie gesweept worden sind von den Rockets. Ja. Naja, gut. Überleitung. James Harden auf jeden Fall wäre auf jeden Fall auf meiner Bitchlist aktuell in der NBA. Kommen wir zur Snitchlist in der NBA. nicht nur in der NBA, sondern eine generelle Snitchlist, die ich vorbereitet habe. Warum habe ich das gemacht? Da natürlich, und da wollen wir auch nochmal kurz drüber reden, beziehungsweise das als Aufhänger nehmen, es in den letzten Tagen ein bisschen Unruhe gab wegen jemandem, den wir in unserer vorletzten Memory Lane Folge oft genannt haben, nämlich George Karl, den Ex-Trainer der Seattle Supersonics, der ein neues Buch rausbringt und so die ein oder andere Kabineninterna oder irgendwelche polemischen Dinge raushaut, um sein Buch besser zu verkaufen. Das hat den Anfang gemacht damit, dass er ziemlich rüde Mello und Kenyon Martin und J.R. Smith angegangen ist, wo er darüber geredet hat, dass die ja so sind, wie sie sind, weil sie nicht ohne Väter aufgewachsen sind. Dann hat er sich jetzt, wem hat er sich noch alles geäußert? Damian Lillard hat er gesagt, dass der das Portland-Team kaputt macht. Die NBA sei ja sowieso rigged, gerade in den Spielen, die er gecoacht hat. Da war es ja immer Doping. So, dass er eigentlich keine Chance hatte. Genau, gedopt wird auch und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, auf wen er noch draufgehauen hat. Natürlich deswegen, zu unserem Lieblingsowner der Sacramento Kings hat er gesagt, er sei ein overachieving immigrant, was natürlich in das Sprech aktuell von Donald Trump ganz gut reinpasst, aber ob man sich das als Vorbild nehmen sollte, lasse ich mal so stehen. Naja, auf jeden Fall, George Karl wird wahrscheinlich damit seine NBA-Karriere abgehakt haben, hat alle Ties, die er noch hatte in der NBA, damit abgerissen und deswegen mit Sicherheit ein Fall für die gleich kommende Snitch-List. Ja, ich hab gerade mit mir gerungen, ob ich einen Political Incorrect Witz machen sollte, aber das lasse ich vielleicht lieber. Das Fakt ist, dass der Titel seines Buches heißt Furious George, My 40 Years Surviving NBA Divas, Clueless GMs and Poor Shot Selection. Ist das tatsächlich der schlechteste Buchtitel, den du in deinem ganzen Leben je gehört hast? Ja, kann sein. Was ist peinlicher, dieser Buchtitel oder einen Sohn zu haben in Kobe Karl, der gefühlt 2,5 Minuten in der NBA gespielt hat? Der Buchtitel ist schlimmer. Ich glaube auch. So, also das aktuelle Snitch-Ranking, auch außerhalb der NBA. Die Reihenfolge... Ich hab Popcorn ready. Die Reihenfolge müssen wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen Namen nicht. Ich fange mal an, Platz 1, nach wie vor seit über 2000 Jahren, Judas. Platz 2, Grima Schlangenzunge, bekannt aus Herr der Ringe. Aktuell Platz 3, tatsächlich hat sich ein bisschen hochgearbeitet, George Karl in den letzten 7 Tagen. Platz 4, Günther Guillaume, der DDR-Spion, der Willy Brandt zu Fall gebracht hat. Platz 5, Lance Armstrong, der sein ganzes Team damals verraten hat. Platz 6, einer meiner persönlichen Favorites. Jan Ulrich. Philipp Lahm, der damals in seinem Buch Kabineninterner über Rudi Völler ausgeplaudert hat. Platz 7, da ich die Serie gerade gucke, Gemma Teller von Sons of Anarchy. Die Serie gucken, die werden vielleicht wissen, warum. Platz 8, D'Angelo Russell, der ein Video über Nick Young in der Kabine aufgenommen hat, wie er darüber gesprochen hat, dass er seine Freundin betrogen hat und damit den Bro-Code gebrochen hat. Platz 10, Henry Hill, der damals über die Mafia in Amerika ausgepackt hat und dem der Film Goodfellas gewidmet ist. Und auch ein alter Mafia-Pate, Frank Costello, bekannt aus dem Film Die Pate, der sich am Schluss, nachdem er ein Drogenboss war, als FBI-Spion rausgestellt hat. Oh Mann, gute Leute, aber also ich meine, Judas kannst du im Prinzip nicht schlagen, oder? All time. Hall of Fame. Ich glaube, der ist tatsächlich jetzt First Ballot Hall of Famer. Goat, absolutes Goat. Der MVP ist auch nach ihm genannt. Ja. Der Annual Judas Award. Ja. D'Angelo Russell eher so Rookie of the Year in der Liste. Most Improved, George Karl. Ich hab jemanden, der D'Angelo Russell rauswerfen kann. Hm. Darf ich ihn nennen? Ja, es ist sogar eine Frau. Wir sind ja ein bisschen Gender Equality mäßig unterwegs. Ja. Monica Lewinsky? Nicht schlecht. Ich hätte Claudia Effenberg getippt. Ja, ich glaube, könnte man mal machen. Ja. Günther Guillaume hat sich natürlich auch einen Platz in der langen Reihe über die Jahre erarbeitet. Lance Armstrong sicherlich auch. Philipp Lahm, für mich absolut most underrated Player in der Snitch-Liste. Wen haben wir noch? Ja, aber die beiden Mafia-Paten kann man sprechen. Vielleicht sind da tatsächlich Monica Lewinsky und Claudia Effenberg noch zu nennen. Ja. Ich habe jemand, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Gib's nach. Wen hat der zersnitzt? Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Oh. Na gut. Das ist nicht Gregor Gysi. Oh Gott, ich bin ja gerade. Er ist doch Vorsitzender gewesen. Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine, Mann. Absolute Snitch, ja, du hast recht. Richtiges Snitch. El Snitcho. Schön ja. Zur Linken gegangen. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar ein, die auf die Snitch-Liste sollten. Ansonsten kommen wir vielleicht auch nicht umher, irgendwann mal die gerade schon mal angekündigte Bitch-List aus der NBA zu machen. Schauen wir mal. Prima Schlangenzunge, richtiges Snitch auch. Prima Schlangenzunge, fast unschlagbar. Back-to-back-MVP, möchte ich sagen. Alle drei Jahre, woher der Ringe rauskam, war Prima Schlangenzunge fest auf Platz 2. Auch noch viel mehr als Saruman eigentlich. Ja, viel Logo. Fieser. Ja, ja, klar. Fieser, hinterhältiger. Schlangenzunge eben. Okay. Gut. So, was haben wir denn noch zu besprechen, bevor wir nach Portland gehen? Günther Guillaume. Wir wollten, hat die ganze BRD gesnitcht. Komplett zersnitcht. Zersnitcht. Willi Brandt zerschnitzt. Zerschnitzt. Komplett zerschnitzt. Okay. Die ganze Partei, okay, Willi Brandt, Westdeutschland, alles zersnitcht. So, jetzt lass uns doch nochmal kurz über Basketball reden, außerhalb der Portland Trailblazers, denn ihr könnt anfangen, für das NBA All-Star Game zu voten. Wie ihr das macht, brauchen wir euch nicht zu erklären. Das geht über Hashtags bei Twitter oder auf der Seite, wie auch immer. Wir hatten in den letzten ein, zwei Tagen schon die ein oder andere heiße Diskussion, speziell um zwei Roster-Spots im Osten, wobei wir, glaube ich, bei unseren West-Starting Fives, es kann sich natürlich alles noch ändern. Wie ihr wisst, findet das All-Star-Game erst im Februar irgendwann statt. Bis dahin wird noch einiges zu spielen sein, aber im Westen waren wir uns einig, im Osten nicht so ganz, oder? Ja, ich glaube, Westen stellt sich komplett alleine auf. Oder? Willst du es nochmal sagen? Wen ja, Westbrook, Harden, Kawhi, Durant, Anthony Davis. Ja, ja, ich glaube, da gibt es auch nicht viel dran zu rütteln. Ich denke, da kannst du absolut überhaupt gar nichts dran ändern. Ja. Im Osten hast du halt schon ein bisschen mehr interessante Leute. Ich meine, LeBron ist natürlich sowieso ein Lock. Aber dahinter, ich meine, für mich persönlich, du hast da gesagt, bist du d'accord, Giannis? Ja. Würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Darf jeder einen Fanboy-Vote haben? Was wäre denn dein Fanboy-Vote? Mello. Also ja, es wäre natürlich ein New Yorker. Von den Stats her aktuell noch wäre es Mello und von dem, den ich gerne sehen würde, wäre es natürlich KP. Hm. Das wäre dann der dritte. Aber nicht als Starter. Nö, das ist mir eigentlich egal, ob sie starten oder nicht, aber ich hoffe, dass wenigstens einer von beiden reinkommt. Und ich glaube, durch die Popularität wird das schon so sein. Obwohl, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, das Fanvote zählt ja nicht mehr so viel wie früher. Ich glaube, 25% oder so, ja, nur noch. Ja, das stimmt. Ja, wer waren denn die Positionen, um die wir so ein bisschen gebettelt haben? Ja gut, ich meine, es muss ja sowieso kein nominaler Center mehr aufgestellt werden. Deshalb wäre dann natürlich interessant, ob man Hassan Whiteside considert. Aber bei uns ging es eher um die Guards. Ich habe tatsächlich John Wall drin und Kemba Walker. Da war ich ein bisschen haterisch gegenüber Isaiah Thomas natürlich und DeMar DeRozan. Einige von euch werden dann dementsprechend noch aufschreien. Das war aber mein Fanboy-Vote. Geht aber ein bisschen tiefer, als jetzt einfach nur zu sagen, habe ich Bock drauf, weil ich eben, da haben wir eben eine großartige Diskussion geführt, bevor wir den Play-Button gedrückt haben. Es ging da um Kyrie Irving, weil ich eben glaube, dass es doch sehr stark auch darauf ankommt, was du defensiv machst. Ich glaube zwar, dass Offensive durchaus wichtiger zu bewerten ist als die Defensive, aber du kannst jetzt nicht rein nur vom Stat-Output offensiv sagen, ob ein Spieler besser oder schlechter ist als ein anderer. Und da haben natürlich John Wall und Kemba Walker oder wie man ihn auch nennt, Walker, Charlotte Ranger oder einiges. Jimmy Butler. Tatsächlich, wenn es um Defense geht. Ja, also es war, glaube ich, auch so, bei mir ist Kemba Walker, da sind wir, glaube ich, d'accord. Bei mir wäre es aber aktuell noch Isaiah Thomas, obwohl natürlich gestern Abend John Wall, ich glaube, mit 36 Punkten, knapp einem Triple-Double, wieder einen ordentlichen Case für sich gemacht hat. Aber aktuell würde bei mir Isaiah Thomas da noch vorne liegen. Aber wie gesagt, sagt uns auch mal gerne, wer bei euch da aktuell das Rennen macht. Oder ob ihr das vielleicht auch im Westen ganz anders sieht, ob ihr da jemanden habt, wo ihr sagt, ey Jungs, den könnt ihr doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Geht dann erstmal nur um die Starter. Beziehungsweise ihr könnt ja auch mal eine Liste machen mit den Reservisten. Aber wäre schon spannend zu sehen. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Da werden wir mit Sicherheit nochmal ausführlicher drüber sprechen, wenn auch die NBA die ersten Zwischenstände des Votings rausgibt. Ja, bei den Zwischenständen natürlich Monica Lewinsky nicht ganz so weit vorne. Aber vielleicht gibt es da noch einen Push. Philipp Lahm. Ähnliche Statur wie Isaiah Thomas. Dass du aber Philipp Lahm genannt hast und dabei nicht die, Michael Ballack-Geschichte erwähnt hast. Ja, das ist ja für mich die Sache, die absolut nicht geht. Ich bin ja, das ist noch ja, zu tief. Es gibt ja entweder komplettes Pro oder Gegen. Es kannst ja im Prinzip heute noch sagen, pro Ballack oder gegen Ballack. Und ich habe es bis heute nicht verziehen, dass Philipp Lahm sich so snitchy die Kapitänsbinde angerissen hat und da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich bin in meinem Freundeskreis wahrscheinlich einer der größten Michael Ballack-Verteidiger. Das habe ich jetzt gerade nicht genannt, weil tatsächlich kriege ich da immer noch ein Kloß im Hals, sondern habe dann die Rudi Völler-Story rausgeholt. Aber beides hat Philipp Lahm einen sicheren Platz im Mittelfeld, der Top 5 Platz der All-Time-Snitch-List. Das muss auf Twitter. Ja. So, lass uns doch mal, ihr habt jetzt lang genug gewartet, lass uns doch mal über unser adoptiertes Team sprechen. Die Portland Trailblazers. Eigentlich ziemlich cool, dass ihr die genannt habt, weil ich glaube, die Erwartungen, die wir beide vor der Saison an die Portland Trailblazers hatten, waren ein bisschen höher als die, die jetzt so nach gut, ja, wie viel sind denn gespielt? 30, 32, 33 Spiele, irgendwie sowas. 34, die jetzt eingetroffen sind, beziehungsweise da ist noch deutlich Luft nach oben, möchte ich mal sagen. Ja, entspannte 14 und 20, 10. im Westen, gar nicht mal so gut, wie du schon gesagt hast. Die Portland Trailblazers sind sehr, sehr mau gestartet und ist sicherlich das Team, was das meiste Geld ausgeschüttet hat über den Sommer. Da werden wir ein bisschen später drüber sprechen, gerade was so den Ausblick betrifft. Sicherlich extrem unfertig vom Kader her, ja. Sowohl was die Spitze betrifft, was die Stars betrifft, als auch in der Breite und der Tiefe. Das ist sicherlich eine Sache, wo unbedingt nachgerüstet werden muss. Das ist sicherlich das, was am stärksten herausgearbeitet worden ist durch diesen Maren Racket, was nach einem Drittel, über dem Drittel der Saison. Und ja, ich glaube, Terry Stotts zerbricht sich so ein bisschen den Kopf, wie er die Aufstellung halt machen soll. Klar, sie hatten einige Verletzungen. Feste Seseli hat sich wieder am Knie verletzt. Es hat sich also bestätigt, dass man ihm nur so einen verhältnismäßig niedrigen Vertrag gegeben hat mit einer Teamoption im zweiten Jahr. Ich denke nicht, dass das was wird. Fällt die ganze restliche Saison aus. Al-Farouq Aminu ist ausgefallen recht lang und war der Starter auf der 4 für sie. Und in der Zwischenzeit hat dann so eine wirkliche Mischung aus Myles Leonard und Ed Davis gestartet, teilweise noch Mo Harkless. Ist nur Vonleh tatsächlich ein NBA-Spieler? Das sind alles so Fragen, die tatsächlich jetzt schon in den ersten 2-3 Minuten aufkommen. Und daran sieht man eben, wie unfertig sie sind. Viele Spiele werden wirklich per Blowout abgegeben, wo du wirklich sagst, okay, scheiße, da wird die weiße Flagge nach dem ersten Viertel gewedelt oder geweht. Insofern gefällt mir, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Sehr disharmonisch. Ja, du hast ganz viele Namen jetzt schon genannt und ich glaube auch, also absolut völlig zu Recht, denn ich finde auch, dass der Kader bisschen lieblos zusammengestellt worden ist, beziehungsweise Verletzungspech hat jede Mannschaft mal, gerade in einer längeren Saison, aber das, der Kader kann das jetzt auch nicht unbedingt auffangen. Wenn ich mir den jetzt mal gerade angucke, dann haben sie ja eigentlich nach Mason Plumlee in Festus Ezeli nur einen richtig gelernten nominellen Center als Backup. Der ist jetzt länger verletzt, das heißt automatisch müssen kleinere Spieler, Power Forwards wie Ed Davis, hast du gerade gesagt, dann mal auf die 5 rücken. Das größte Problem sehe ich aber allerdings darin, zu Damian Lillard und CJ McCollum als den beiden Stars des Teams kommen wir vielleicht gleich dann sowieso noch, aber was sie gemacht haben mit den Verträgen gerade auf der 2 und auf der 3. Also Alan Crabb hat ziemlich viel Kohle bekommen. Sie hatten Al-Farouq Aminu, hatten sie schon auf der 3 gesigned. CJ McCollum natürlich Starter auf der 2. Aber dann eben auch Evan Turner, den ich so ein bisschen als das Gesicht der Fehlinvestitionen im Sommer dann ausmache. Tatsächlich, Evan Turner hat bei den Boston Celtics eine ziemlich gute letzte Saison gespielt und dadurch auch seinen großen Vertrag gekriegt. Aber die Scouts von den Portland Trailblazers haben vielleicht, ist natürlich von unserer Seite immer vermessen, sowas zu sagen gegenüber Leuten, die das beruflich machen, aber vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass er das Off-Ball Evan Turner nicht unbedingt seine Stärken hat. Also er hat letzte Saison bei den Boston Celtics ziemlich viel am Ball gemacht, hat Spielzüge kreiert, hatte den Ball oft in der Hand, hat dann auch seinen eigenen Schuss kreiert. Jetzt gerade mit Jungs wie McCollum und Lillard, die sich natürlich den Ball zumeist 50-50 in der Offense aufteilen, muss er ziemlich viel abseits des Balles machen und ist da meiner Meinung nach verschenkt, weil er seine Stärken nicht ausspielen kann, was dann dazu führt, dass dieser größere Vertrag, den er unterschrieben hat, dann echt eine Last wird, die die Portland Trailblazers außerhalb eines Trades jetzt im schlimmsten Fall noch ein paar Jahre mit sich rumtragen müssen. Ja, und ich würde vielleicht gerne ein bisschen in die Spitze gehen. Ich glaube, mit Evan Turner hast du absolut recht. Ich würde da gerne nachher nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wenn du den schlechtesten Vertrag unter den Trailblazern küren darfst, was gar nicht mal so leicht ist. Da gibt es sicherlich einige Kandidaten, die vielleicht sogar in the running sind für den schlechtesten Vertrag, der diesen Sommer ausgehändigt worden ist. Aber wie gesagt, das vielleicht ein bisschen später. Ich habe schon erwähnt, in der Spitze ist es eben auch ein Problem. Und auf den ersten Blick magst du vielleicht sagen, ja gut, also nicht du, sondern Skip Bayless, der gemeine Fan, der Skip Bayless unter den Fans würde sagen, ja, aber hier, die beiden Backcourt-Buddies sind ja am Ballen und legen 50 Punkte pro Spiel auf und so. Und das ist ja schön und gut. Wenn du nun aber in der Defensive mit Abstand schlechtestes Team der gesamten Liga bist, 30. die zweitmeisten Punkte abgibst, aber eben dann in Anführungsstrichen nur das siebtbeste Offensiv-Rating hast, dann hilft dir das nicht unbedingt viel. Mhm. Insbesondere, wenn dann das Net-Rating von CJ McCollum zum Beispiel -3 ist. Also sozusagen offensiv Leistung und Defensivleistung nebeneinander gestellt und sogar von einem wirklichen undisputable Star im Prinzip wie Damian Lillard ist es nur 3. Beide ein bisschen Defensivallergiker. Dementsprechend, wenn man ein bisschen in die Advanced Metrics dann eben reinschaut, Value over Replacement bei CJ McCollum ist dann eben auch nur 0,8. Auf gut Deutsch, er ist gar nicht mal so viel besser als ein durchschnittlicher Spieler offensiv und defensiv, den du da hinstellst. Natürlich, der Eye-Test sagt mir, dass das offensiv viel ist, was er an den Tisch bringt. Die Frage ist aber nun, kann man wirklich einen Kader aufbauen mit zwei enormen defensiv allergisch reagierenden Rekordspielern? Und ich glaube, dass diese Antwort mit Nein beantwortet werden muss. Ja, denke ich auch. Also ich gucke mir gerade auch mal so ein bisschen die Advanced Metrics an. Defensive Win Shares bei beiden 0,1. Tatsächlich zieht sich das aber natürlich durch das ganze Team. der Portland Trailblazers, vielleicht mit Ausnahme von Mason Plumlee mit 0,7, aber auch das natürlich echt schlecht. Offensiv, hast du es natürlich gerade gesagt, der Ball ist bei den beiden Jungs in den Händen, also offensiv gibt es da eigentlich keine Alternative. Man muss dazu sagen, dass sie offensiv tatsächlich, so was die Quoten angeht, gar nicht mal so scheiße aussehen. Also beide schießen ungefähr von 2 um die 50%, von 3 so 35%, CJ McCollum sogar 43%. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Beide sind aber dann auch, sage ich mal, in schlechten Spielen, obwohl sich gerade Damian Lillard da ein bisschen verbessert hat, was die Turnover angeht, schon immer noch, ja, sage ich mal, ein Risikofaktor. Und du hast jetzt keinen, der das fehlende Defensivspiel der beiden eben irgendwie ausgleichen kann. Also Mo Harkless ist vielleicht zu nennen, der auf seiner Position einigermaßen ordentlich verteidigen kann. Allerdings dann unterm Korb, wir hatten gerade mal die Big Men angesprochen, da ist, sie hatten sich natürlich erhofft, dass in Festus Ezeli du dann jemanden hast, der dann, wenn die beiden mal einen durchlassen, was ja dann oft der Fall ist, der dann in die Zone zieht, dass du dann einen Shotblocker da hast, der verletzt sich dann. Mason Plumlee ist jetzt nicht unbedingt dafür berühmt, obwohl ich sagen muss, wenn ich jetzt so Bright Spots bisher rauspicke, dann ist das vielleicht sogar Mason Plumlee, der so definitiv, der rundherum eigentlich eine ganz ordentliche Saison spielt, auch besser als ich erwartet habe, aber gerade in der Defense ist er jetzt nicht jemand, der andere, der die Schwächen anderer Spieler kompensieren kann, sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe gelesen, der erste Spieler, der 150 Assists auf der Center-Position geknackt hat, wirklich ein sehr guter Facilitator. Die Assist-to-Turnover-Ratio lässt sich sogar sehen. Also es ist jetzt nicht nur die Usage-Rate aus dem High-Post, in der er dann irgendwie Bälle verteilt, sondern er macht das wirklich ganz effektiv, ohne zu viel den Ball eben wegzuwerfen. Dementsprechend hat er tatsächlich auch mehr Assist als CJ McCollum als Center, was sehr interessant ist. Definitiv, Mason Plumlee ist für mich ein wirklich interessanter Spieler, der ein solider Starter ist, gibt jetzt nicht unbedingt super viel Ring Protection, aber solide Defense und kann von allem eigentlich ein bisschen was, manche Sachen durchaus überdurchschnittlich. Das ist sicherlich nicht das Problem. Du hast natürlich von der Bank kommt enorm viele überdimensionale, eindimensionale Spieler und ich glaube, das ist eben auch ein riesiges Problem von Portland, dass du keine konsistente Bankproduktion hast. Mhm. Dafür war Evan Turner an Bord geholt, dass man eben mit der Second Unit ihm so ein bisschen wie letztes Jahr bei ihm der Fall war bei Boston, so ein bisschen die Show laufen lässt, so, sorry. Und das ist sehr, sehr mau, was da aufs Parkett gebracht wird von der zweiten Garde von Portland. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, woran man es festmachen kann. Miles Leonard ist kein Ring Protector, obwohl er riesig ist, sieht aus wie Justin Bieber und schmeißt im Prinzip nur Dreier. Das ist für mich weitaus zu eindimensional, um den Leuten halt dicke, siebenstellige Verträge zu geben. Noah Vonleh, vielleicht auch nochmal zu erwähnen, gerade erst 21 Jahre alt, kann man da von einem Draft-Bust reden? Er wurde ja relativ hoch gedraftet, ich glaube vor 2 Jahren, hat seine Rolle noch nicht so richtig gefunden, ab und zu blitzt so ein offensives Talent mal hier und da auf, aber natürlich viel zu wenig, spielt dementsprechend auch relativ wenig, ich glaube 4 Minuten sind es aktuell, die er vom Coach bekommt, aber ist das so ein Fall, wo man sich mit einem jungen Spieler auch verkalkuliert hat? 9. Pick im Draft und 2014 und ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da nochmal groß was kommt. Jetzt anders von der Spielanlage, aber Thomas Robinson zum Beispiel ist jetzt glaube ich in seinem 9. Team und war ein ähnlicher Lottery-Pick. Mhm. Diese Picks zwischen 6 und 12 sind wirklich ein bisschen wie blind fischen und ich glaube oder befürchte, dass da die Hornets sich verpickt haben und auch die Portland Trailblazers da keinen Stil bekommen haben. Ja, zum Glück weitergereicht haben an die Trailblazers. Wie sieht's denn mit dem... Der Fisch stinkt. Ja, wie sieht's denn mit dem Ausblick aus? Also was können denn die Trailblazers jetzt machen? Short-term ist es wahrscheinlich so, dass da, ich glaube, die Identität des Teams sich nicht groß grundlegend ändern wird. Du wirst da jetzt nicht auf einmal eine Defensiv-Identität haben mit dem Personal, was sie haben. In den letzten Wochen, wenn es um Trade-Gerüchte ging oder um Teams, die dringend was machen müssen, wurden die Trailblazers auch immer genannt und dann natürlich auch der Name CJ McCollum. Du hast es gerade schon erwähnt, von den Win-Shares beziehungsweise von dem Value over Replacement ist es jetzt nicht so, oder es scheint zumindest nicht so, als wäre CJ McCollum unersetzbar. Hat er denn so ein großes Value, dass man einen großen Namen dafür an Land ziehen kann? ich würde sagen, das Team ist jetzt so aufgestellt, dass man in Damian Lillard, oder sagen wir mal andersrum, Damian Lillard hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn man jetzt einen gestandenen Spieler abgibt, um einfach einen hohen Pick zu bekommen, weil Damian Lillard schon so ein bisschen in der Win-Now, im Win-Now-Modus ist. Deswegen müsste da wahrscheinlich ihm ein großer Name an die Seite gestellt werden und dann wirst du dich zwangsläufig von McCollum trennen müssen oder sagst du, nee, eigentlich sollte man einen Backcourt, auch wenn er einseitig oder nur auf einer Seite des Felds brillieren kann, nicht auseinanderreißen. Darf ich die kurze Antwort geben und dann die lange? Ja, gerne. Die kurze Antwort ist, die Portland Trailblazers sind royally am Arsch. Und die lange Antwort ist, dass das alles erst nächste Saison passieren kann, weil dieses Jahr CJ McCollum noch in seinem Rookie-Deal ist, verdient schlappe 3 Millionen. Nächstes Jahr kickt dann eben erst die Extension über 100 Millionen ein und deshalb ist es im Prinzip kein Kontrakt, den du halt jetzt verschiffen kannst, einfach wegen der ganzen Salary-Geschichten. Alan Crabb hast du im Zweifel den schlechtesten Vertrag der gesamten Offseason gegeben. Das war der Offersheet, der gematcht worden ist von Brooklyn und wenn man da mal kurz in die Details guckt, sieht man, dass der, was schon verrückt ist, aber es sind 75 Millionen, glaube ich, oder 70 Millionen über 4 Jahre. Problem ist, es gibt einen 15% Trade-Kicker. Das heißt, der Spieler wird ganz entspannt um die 90 Millionen für 4 Jahre kosten, was kein Mensch bezahlen wird. Nee. Sogar mit den 15% würde das nicht mal Brooklyn momentan bezahlen. Und Brooklyn hat keinen einzigen Pick bis in die Ewigkeit und kein Talent. Das heißt, Alan Crabb ist Stand jetzt und heute vielleicht schon unter den, wahrscheinlich schon unter den Top 10 schlechtesten Verträgen der gesamten Liga. Für mich. Ja, ich hätte auch und gesagt... direkt dahinter kommt Evan Turner. Genau, aber Evan Turner. Weltkicker. Du kannst natürlich sagen, ja, wahrscheinlich Evan Turner, Crabb, 4 Jahre jünger, aber der Trade-Kicker killt dich. Deshalb kannst du ihn eben nicht traden. Es ist okay, wenn du ihn jetzt im Team behältst, wenn du aus Sicht der Portland Trailblazers, dann musst du ihm mehr Spielzeit geben und musst gucken, was du aus ihm machen kannst. Natürlich letztes Jahr vollkommen garantiert mit Spieleroptionen auch. Also das ist im Prinzip der komplette Jackpot. Und Evan Turner hat jetzt nie eine niedrigere Trade-Value gehabt als momentan. Aus der kalten Hüfte die Top 5 schlechtesten Verträge. Alan Crabb, nicht in Reihenfolge, Alan Crabb, Evan Turner haben wir genannt. Denke Joakim Noah muss man damit einrechnen. Ich denke Solomon Hill sollte man damit einrechnen. Wen haben wir noch? Mir fallen jetzt gerade nur 4 so richtig böse Verträge ein. Cheng oder Moskow? Cheng, ja. Moskow, ja. Moskow, Luol Deng. Moskow ist natürlich schon hart, ne? Also seine 60 in der, ja, in der aktuellen Rotation spielt er jetzt auch nicht mehr die überragende Rolle bei den Lakers. Das heißt, 60 Millionen über 4 Jahre auf der Bank. Puh. Ja, vielleicht sind das tatsächlich die 5 schlimmsten. Oh, ich glaube, ich habe noch einen. Omar Asik. Oh ja, der ist definitiv auch, der ist auch böse, ja. Schlechtester Starter der gesamten Liga. Ja, die Pelicans und die Portland Trailblazers haben also so richtig in die Scheiße gegriffen in der Offseason, kann man sagen. Was die Finanzen angeht. Ein bisschen fies, aber es ist, also du kannst ja, das Schlimme ist ja, du kannst ja weitermachen. Myles Leonard, wie gesagt, eindimensional, ist okay, wenn es dein achtbester Spieler ist, aber dem zahlst du halt auch knapp 10. 40 Millionen die nächsten 4 Jahre. Ja. Mo Harkless zahlst du auch 40 Millionen die nächsten 4 Jahre. Wenn es einer von den beiden wäre, okay, wenn es beide sind, gar nicht mal so gut. Und wenn du darauf dann noch Damian Lillard ungefähr 30 Millionen pro Jahr gibst, Alan Crabb 20 Millionen pro Jahr, Evan Turner 17 Millionen und CJ McCollum 25 Millionen im Jahr, dann reicht auch eine Cap von ungefähr 110 Millionen nicht. Dann wirst du nämlich sehr schnell schön Luxussteuer zahlen. Lass uns doch bitte jeder noch einen positiven Satz über die Portland Trailblazers sagen. Ich fange mal an. Damian Lillard ist nach wie vor für mich einer der gefährlichsten Clutch-Shooter in der NBA. Wir haben gerade über Kyrie Irving gesprochen, der vielleicht auch dazu gehört, aber in den letzten 1-2 Minuten den Ball geben, einem Shooter jedenfalls den Ball geben, hätte ich kein Problem damit, dass im Zweifel Damian Lillard für mich auf den Korb wirft. Zweitgeilster Schuss in jüngerer NBA-Geschichte. Oh ja. Hat er versenkt gegen Houston, den Serien-Buzzer-Beater-Gewinner. Da kommt natürlich nur so ein gewisser Ray Allen ran, aber gebe ich dir definitiv recht. Und wir müssen auch mal von unserem hohen Statistik-Ross runterkommen. Ist halt auch einfach ein Spieler, der unfassbar cool zum Ansehen ist. Ne? Also es macht unfassbar viel Spaß, im League Pass mal Portland anzuschauen, wenn er denn spielt und das Spiel vielleicht eng ist. Das sind zwei Ifs, die ein bisschen größer sind, aber generell Damian Lillard macht super viel Spaß. Die Arena ist sicherlich, um das jetzt als positiven Punkt nochmal zu erwähnen. Wow, jetzt kommt schon die Arena an zweiter Stelle. Die Arena Rose Garden, die Arena ist echt richtig, richtig schön. Ist sicherlich am Buzzen. Playoff-Spiele wird es im Zweifel nicht zu sehen geben, insofern schade darum. Mason Plumlee, du hast es schon erwähnt. Ja, ich habe Spaß an Mason Plumlee. Ich bin sowieso auf dem Plumlee-Bandwagon. Ich glaube auch, dass Miles Plumlee in Milwaukee ein bisschen Zeit verdient hat, auf dem Parkett zu stehen. Dem hat man auch unendlich viel Geld gegeben, ohne dass er spielt. Insofern, free the Plumlees. Ein Satz, der noch nie irgendwo anders jemals gefallen ist. Free, unleash the Plumlees. Ihr habt einen im Team, oder? Der dritte oder vierte? Ja, der durfte auch seinen ersten Einsatz hat er bekommen. Also da hatten die Knicks ein Sonntagsmorgensspiel quasi um 12 Uhr mittags, ein Sonntagsspiel. Und er wurde um 10 Uhr morgens geweckt mit einem Anruf. Hey, pass mal auf, Noah und O'Quinn sind beide ausgefallen. Dann ist er mit dem Taxi durch die Stadt gefahren zum Madison Square Garden, musste die letzten zwei Blocks rennen und ist dann im ersten Quarter noch angekommen und hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Aber das war es bisher auch. Seitdem also Hornacek muss ich nicht den Hashtag schicken. Nee, der weiß um die Stärken der Plumlees, weiß aber auch, dass der Nix Plumlee jetzt aktuell einen Granatenjob macht, was Handtücher und Gatorade-Flaschen angeht. Hm. So im Power-Ranking der Nachnamen von den Portland Trailblazers, ist da eher Jake Layman, tatsächlicher Mensch, oder Mason Plumlee, der Power Moment, ich werfe noch einen mit rein, hatte ich gerade eben, ich musste gerade eben schmunzeln, als ich mir den Kader Tim Quarterman. Ja. So ein Indiana Jones Verschnitt. Gab's nicht sogar mal eine Serie Quarterman oder sowas? Oder irgendwie sowas ähnliches? Also Quarterman ist da definitiv am Rang 1. Plumlee gar nicht mal so gut als Name. Dann ich lieber Layman. Ich muss das jetzt mal nachgucken. Wie hieß der denn nochmal? Das war doch so ein Indiana Jones Verschnitt. Quarterman. Also Quarterman, der Film. So, pass auf. Ja, das tatsächlich. Quartermain, aber Quartermain. Auf der Suche nach dem Schatz der Könige von 1985, siehst du? Oh, fuck. Ist das vielleicht, das wird vielleicht mit ein Stück sein, auf deine großen Paint Aktivitäten. Das was kann den sein. Podcast. Ja, aber gut, diesmal ein bisschen amüsanter unterwegs. Willst du noch irgendwas zu den Trailblazers sagen? Nö. Gefällt dir die Arena auch so wie mir? Ja, super. Klasse. Möchte ich unbedingt mal hin. Aber ich möchte in fast jede, das ist tatsächlich kein Scherz, ich möchte eigentlich fast mal in jede NBA-Arena. Ich würde so ausrasten, wenn ich in Brooklyn wäre. Ich würde da abgehen. Unfassbar. Ja, da jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Nee, doch, tatsächlich. Also ich würde mir jedes NBA-Spiel in jeder Arena gerne angucken. Da sind die Portland Trailblazers auch keine Ausnahme. So, mein Lieber, 2016 geschafft, krass. Wieder ein Jahr Podcast. Ja, ist unsere Wiedervereinigung rückt näher. Ende Januar bin ich in der Heimat, Anfang Februar, und dann werden alle Altbierwetten revised und gut dann gehoben, und dann machen wir einen besoffenen Pott. Einen besoffenen Pott mit Leberwurst und allem drum und dran. Vielen Dank an euch, die gerade zuhören und sonst auch immer regelmäßig kommentieren und so weiter für das Jahr 2016. Hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, auch ganz besonders in den letzten Jahren Podcast, dass wir jetzt am einen und am anderen Ende der Welt aufnehmen, aber die anfängliche Unregelmäßigkeit haben wir jetzt ja doch ganz gut in den Griff gekriegt, eine neue Reihe mit der Memory Lane etabliert, macht unheimlich viel Spaß. Definitiv. Danke. Ich wollte eigentlich nochmal einen kleinen Shoutout machen an unseren Hörer, der uns dieses Feedback zu den Trailblazern gepostet hat, aber ich finde gerade leider deinen Namen nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank, und ich hoffe, wir haben über einige Sachen gesprochen. Genau. Dann feiert schön rein. passt auf beim Raketenabfeuern, Böller abfeuern, trinkt nicht so viel, jedenfalls nicht mehr als wir. Es kann gut sein, dass ein, bevor wir aufeinandertreffen und dann hier einen besoffenen Pott aufnehmen, noch ein Kater-Pott im neuen Jahr folgt. Da gucken wir mal, aber ich bin mir sicher, wir hören uns ganz bald wieder. Ja, ich hab's. Oh, ja. Tobias Schmidt, Hashtag Hühnerhaufen. So, Hashtag, danke, Tobias. Hashtag Shoutout, Hashtag Dankeschön, Hashtag guten Rutsch. Free the Plumlees. Ja, free the Plumlees, unleash the Plumlees. From downtown. Reingehauen. Free the Plumlees. Was ist denn das?